Ich weiß, dass Sie in vielen Momenten von Freud sehr abweichen und Freud gegenüber sehr kritisch sind. Aber in einem Methodischen sind Sie sicherlich doch mit ihm einig, nämlich in dem, was er vor allem in der Zeit, als die Psychoanalyse sich noch in ihrem formativen Stadium befunden hat, noch nicht selber etwas ganz Geronnenes war, oft hervorgehoben hat, dass er keineswegs nämlich die Absicht habe, die Ergebnisse anderer etablierter Wissenschaften nun zu verwerfen oder zu bestreiten, sondern nur die etwas hinzuzufügen, was in ihnen vernachlässigt sei und allerdings die Gründe der Vernachlässigung dieses Hinzugefügten hat er als etwas sehr Wesentliches, als eine Art Schlüsselcharakter für das Zusammenleben der Menschen selbst aufgefasst, so wie es bei Ihnen ja auch der Fall ist. Ich glaube, Sie könnten das, wenn Sie Lust dazu haben, am besten erläutern an der zentralen Bedeutung, die in Ihrem Werk, wie ja übrigens in sehr vielen, in einem weitesten Sinn anthropologischen Werken unserer Tage, die Frage nach dem Tod spielt und konnten gerade also an dem Komplex des Todes, wenn man von diesem Elementarsten so geschwollen reden darf, sagen, gerade einmal, um unseren Hörern auch eine Vorstellung davon zu geben, ein Modell dafür zu geben, was dieses Vernachlässigte nun eigentlich sei, auf welche Momente etwa in der Erfahrung des Todes Sie dabei so großen Wert legen, damit man die Fruchtbarkeit der Methode daran sehen kann, dass man dessen gewahr wird, dass eben nicht nur hier Dinge zur Sprache kommen, die sonst wenig bedacht werden, sondern auch, dass gerade die Selbstverständlichkeit, mit denen diese Momente hingenommen werden, selbst etwas Gefährliches hat, dass Sie im genuinen Geist von Aufklärung dadurch mildern wollen, dass Sie es ins Bewusstsein heben. Ich glaube, dass es vollkommen richtig ist, dass die Betrachtung des Todes in meiner Untersuchung eine sehr große Rolle spielt. Wenn ich ein Beispiel für das geben soll, worauf Sie hingewiesen haben, so wäre es die ganze Frage des Überlebens, die nach meiner Ansicht viel zu wenig bedacht worden ist. Der Augenblick, in dem ein Mensch einen anderen überlebt, ist ein sehr konkreter Augenblick. Und ich glaube, dass das Erlebnis, die Erfahrung dieses Augenblicks sehr schwerwiegende Folgen hat. Ich glaube, dass diese Erfahrung verdeckt ist durch die Konvention, durch die Dinge, die man empfinden soll, wenn man den Tod eines anderen Menschen erlebt. Dass aber darunter verborgen gewisse Gefühle der Genugtuung liegen können und dass, wenn diese Gefühle der Genugtuung, die sogar manchmal Triumph sein können, zum Beispiel im Fall eines Kampfes, dass wenn diese Gefühle sich summieren, häufiger sich ereignen, etwas ganz Gefährliches resultieren kann. Und dieses gefährlich gehäufte Erlebnis des Todes anderer Menschen, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Keim der Macht. Ich gebe dieses Beispiel so ganz abrupt und ohne ernsthaft darauf einzugehen. Da Sie eigentlich von Freud sprachen, und ich bin der Erste zuzugeben, dass die Art, in der Freud Dinge neu anging, ohne sich von irgendetwas ablenken oder erschrecken zu lassen, auf mich in meiner formativen Periode einen sehr tiefen Eindruck gemacht hat. Es ist sicher so, dass ich von manchen seiner Ergebnisse heute nicht mehr überzeugt bin und in manchen seiner speziellen Theorien opponieren muss. Aber für die Art, Dinge anzugehen, habe ich nach wie vor den tiefsten Respekt. Es ist mir sehr bewusst, dass Sie übrigens auch darin doch gar nicht so verschieden von Freud, die Grundbegriffe, die Sie verwenden, Masse und Macht, schließlich doch, wie ich es eben auch tun würde, auf reale Bedingungen, also auf reale Massen und auf reale Mächte, also auf Erfahrungen eines Wirklichen zurückführen. Trotzdem wird der Leser Ihres Buches nicht ganz das Gefühl los, dass eigentlich in der Entwicklung Ihres Buches die Imagination, die Vorstellung dieser Begriffe oder Fakten, beides geht ja in Ihnen ineinander, doch noch von einer größeren Bedeutung ist als Sie selber. Etwa der Begriff der unsichtbaren Massen, der bei Ihnen eine große Rolle spielt, weist ja darauf hin. Und ich möchte dazu nun also einmal wirklich die ganz einfache Frage an Sie richten, die auch unseren Hörern eine deutlichere Vorstellung geben dürfte, worum es eigentlich sich handelt. Wie Sie die reale Bedeutung von Massen und auch von Macht oder von Trägern von Macht einschätzen im Verhältnis zu den bloß innerlichen Vorstellungen, im Verhältnis zu den Bildern, die Analyse würde sagen, den Imagines von Masse und Macht, mit denen Sie sich beschäftigt haben. Ich würde gerne ein bisschen ausholen zur Beantwortung dieser Frage. Ja, ich glaube, das wäre sehr fruchtbar. Sie erwähnen meinen Begriff der unsichtbaren Massen. Nun möchte ich doch vielleicht sagen, dass die unsichtbaren Massen erst das 14. kurze Kapitel des Buches sind, dass also 13 andere Kapitel vorausgehen, in denen ich mich doch sehr eingehend mit der realen Masse auseinandersetze. Der Ansatz zu dem Buch, ich glaube, so real er nur sein kann, ich beginne mit dem, was ich die Berührungsfurcht nenne. Ich glaube, dass der einzelne Mensch sich von anderen gefährdet fühlt und aus diesem Grunde eine Angst vor der Berührung durch Unbekanntes. Le délire de toucher. Ja, und dass er sich vor der Berührung durch Unbekanntes auf jede Art zu schützen sucht, indem er Distanzen um sich schafft, indem er trachtet, nicht zu nah an andere Menschen heranzukommen. Sie haben das ja alle Menschen haben das ja erlebt, dass man an andere nicht anzustoßen sucht, dass man es nicht gern hat, wenn andere Leute einen stoßen. Die, trotz aller Vorsichtsmaßregeln verliert der Mensch die Berührungsfurcht nie ganz. Und da ist nun die sehr merkwürdige Erscheinung festzustellen, dass er sie in der Masse vollkommen verliert. Es ist das ein Paradox, das wirklich wichtig ist. Der Mensch ist seine Berührungsfurcht nur los, wenn er in einer Masse ganz dicht neben anderen zusammensteht, wenn er auf allen Seiten von anderen Menschen umgeben ist, sodass er eigentlich gar nicht mehr weiß, wer es ist, der ihn da bedrängt. In diesem Augenblick fürchtet er sich nicht mehr vor der Berührung durch andere. Das ist das Umschlagen seiner Berührungsfurcht. Und ich glaube, einer der Gründe, warum Menschen gern zur Masse werden, sich gern in eine Masse begeben, ist die Erleichterung, die sie über dieses Umschlagen der Berührungsfurcht empfinden. Ich denke also, dass das ein sehr realer Ansatz ist. Er geht aus von einem konkreten Erlebnis, das jeder von der Masse her kennt. Nun, in späteren Kapiteln untersuche ich andere Aspekte der realen Masse. Ich spreche davon, was offene, was geschlossene Massen sind. Ich betone, dass Massen immer wachsen wollen, dass dieser Wachstumszwang für sie entscheidend ist. Ich handle von ihrem Gefühl der Gleichheit und viele andere Dinge, die ich jetzt nicht alle anführen will. Im 14. Kapitel dann komme ich zu dem Begriff der unsichtbaren Massen. Und darüber darf ich vielleicht auch noch ganz kurz einiges sagen. Es ist für jeden, der sich mit Religionen und besonders mit primitiven Religionen beschäftigt hat, ungemein auffallend, wie sehr diese Religionen bevölkert sind von Massen, die Menschen eigentlich nicht wirklich sehen können. Wir brauchen nur an die Geister denken, die in primitiven Religionen eine solche Rolle spielen. Es gibt unzählige Beispiele dafür, dass Menschen wirklich der Annahme sind, dass die ganze Luft von diesen Geistern erfüllt ist, dass diese Geister in massenhaften Formen auftreten. Das reicht bis in unsere universalen Religion hinein. Wir wissen, welche Rolle im Christentum die Idee der Teufel, die Idee der Engel spielt. Im Mittelalter gibt es ungemein viele Zeugnisse dafür. Die Teufel werden in unendlichen Massen angenommen. ein Zisterzienser ab dem Mittelalter, Richalm, sagte, dass wenn er die Augen schließe, dann fühle er die Teufel um ihn dicht wie Staub. Nun, diese unsichtbaren Massen spielen eine große Rolle in den Religionen und in der Vorstellung gläubiger Menschen. Ich würde sie aber trotzdem nicht als unreal bezeichnen, denn diese Menschen glauben ja an diese Massen. Für sie sind sie etwas durchaus Reales. Und um das ganz zu verstehen, brauchen wir nur daran zu denken, dass wir in unserem modernen Leben ja solche unsichtbaren Massen auch kennen. Sie sind nicht mehr Teufel, aber sie sind vielleicht ebenso gefährlich, ebenso aggressiv, von uns ebenso gefürchtet. Schließlich glauben wir alle an die Existenz von Bazillen. Die wenigsten Menschen haben Mikroskope hineingesehen und sie faktisch dort zu Gesicht bekommen. Aber jeder von uns nimmt an, dass er von Millionen von Bazillen bedroht ist, die immer da sind, die überall sein können. Und die Vorstellung von ihnen spielt eine große Rolle. Das wären also die unsichtbaren Massen, die ich doch auch als real bezeichnen würde. Und ich glaube, dass Sie zugeben werden, Herr Adorno, dass man da noch von einer Realität der unsichtbaren Massen sprechen kann. Ja, also wenn ich darauf gleich etwas entgegnen darf, so bitte ich Sie, die Pedanterie eines Erkenntnistheoretikers dabei zu verzeihen. Es ist ja zunächst einmal nicht dasselbe, ob, wie es im primitiven Bewusstsein der Fall ist, zwischen der Realität und der Vorstellung noch nicht so strikt geschieden wird, wie in dem ausgebildeten abendländischen Bewusstsein, das geradezu auf dieser Scheidung beruht. Dadurch also, dass in archaischem Denken, in einem primitiven Denken, noch kein Unterschied gemacht wird zwischen der Imagination von solchen Djinns oder welche Geister das auch sein werden und ihrer realen Existenz, dadurch sind die ja objektiv noch nicht real geworden. Wir können ja nicht über unseren Schatten springen, der uns in Gottes Namen sagt, dass die Welt nicht von Geistern bevölkert ist. Und insofern würde ich also doch sagen, nach dem, was Sie bis jetzt gesagt haben, dass dabei ein gewisser Vorrang des Imaginativen, des bereits in die Vorstellungswelt Versetzten bei Ihnen herrscht, gegenüber der drastischen, unmittelbaren Realität. Denn ich glaube nicht, und es ist vielleicht nicht unwichtig, wenn Sie das auch zur Klärung Ihrer Intentionen darauf kurz eingehen, ich glaube nicht, dass Sie ja die Auffassung vertreten, wie Sie auf der einen Seite Klages und auf der extrem entgegengesetzten Oskar Goldberg vertreten haben, dass nämlich diese Bilder, diese Imagines als kollektive Wesenheiten selbst nun eine unmittelbare Realität hätten, vergleichbar etwa der, vergleichbar etwa der Realität der Massen in der modernen Massengesellschaft. Nein, das würde ich gewiss nicht sagen. Trotzdem bin ich zur Aufstellung eines Begriffes gelangt, der mir wichtiger scheint. Es ist der Begriff der Massensymbole. Und darüber möchte ich doch gern einiges sagen. Unter Massensymbolen verstehe ich kollektive Einheiten, die zwar nicht aus Menschen bestehen, die aber dennoch als Massen empfunden werden. Und zu diesen Einheiten gehören Vorstellungen wie das Feuer, der Ozean, der Wald, das Korn, der Schatz, Haufen mancher Art, zum Beispiel Haufen von Geerntetem. Nun sind das ja wohl Einheiten, die tatsächlich vorhanden sind. Sie werden aber im Geiste des Einzelnen als Massensymbole verwendet. Man muss im Einzelnen auf diese Symbole eingehen und darstellen, warum sie diese Funktion haben und welche Bedeutung sie in dieser Funktion bekommen. Ich möchte nur, um vielleicht ein praktisches Beispiel zu geben, sagen, dass diese Massensymbole für die Formierung des Nationalbewusstseins ganz entscheidend waren. Gar keine Frage. Ich freue mich, dass Sie da übereinstimmen. Ja, sicher. Wenn Menschen sich einer Nation zurechnen, in einem akuten Augenblick ihrer nationalen Existenz, sagen wir, in einem Augenblick nationaler Aufregung, wie etwa zu Beginn eines Krieges, sich als Engländer oder Franzosen oder Deutsche bezeichnen, so denken sie an eine Masse oder ein Massensymbol, etwas, worauf sie sich beziehen. Und das ist in ihrem Geist ungemein potent und für ihre Handlungsweise von größter Bedeutung. Was ich Sie nun fragen möchte, ist eigentlich etwas sehr Einfaches und etwas sehr Schlichtes, was in gewisser Weise analog auch der ganzen psychoanalytisch orientierten Gesellschaftstheorie gegenüber zu fragen wäre. Nämlich, ob Sie glauben, dass nun tatsächlich für die Problematik der gegenwärtigen Gesellschaft, die Sie ebenso wie mich primär beseelt, nun diese Symbole eigentlich Schlüsselcharakter haben, oder ob dafür nicht doch die realen, die wirklichen Massen, also einfach der ungeheure Druck, der von Riesenzahlen von Menschen ausgeübt wird, die erwarten, dass in irgendeiner Weise ihr Leben erhalten wird, obwohl die Einrichtung der Gesellschaft potenziell die Erhaltung ihres Lebens gleichzeitig erleichtert und erschwert. Ob also dieser Druck realer Massen auf die politische Willensbildung nicht doch für die gegenwärtige Gesellschaft noch wichtiger ist als diese imaginativen, diese in einem weiteren Sinn sozialpsychologischen Dinge, auf die Sie hingewiesen haben. Ich darf vielleicht dabei einfach daran erinnern, dass sich gezeigt hat, dass selbst in Bewegungen, die scheinbar extreme Diktaturen waren und in denen jede demokratische Rücksicht auf den Volkswillen ausgeschaltet war, wie der Faschismus und der Nationalsozialismus, latent immer auch das hatten, was der Soziologe Arkadi Gurland Kompromisscharakter genannt hat. Das heißt, dass sich selbst in diesen, also die Massen tyrannisierenden Herrschaftsformen, Rücksicht auf reale Interessen von Massen, auf reale Interessenlagen und auf ihre reale Existenz auf eine, sei es noch so verbogene Weise, immer wieder durchgesetzt hat. Und das, was mir nun am Herzen liegt und worüber Sie vielleicht etwas doch sagen könnten, wäre, welchen Stellenwert Sie in Ihrer Konzeption von der Gesellschaft und von der Masse nun diesem Gewicht, diesem realen Gewicht von Massen gegenüber dem ganzen Bereich des Symbolischen eigentlich zuerkennen. Ja, da würde ich natürlich sagen, dass der Wert, die Bedeutung der realen Massen unvergleichlich größer ist. Ich würde keinen Augenblick zögern, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass die Diktaturen, die wir erlebt haben, ganz aus Massen bestehen, dass ohne das Wachstum der Massen, das besonders wichtig ist, und ohne die bewusste und künstliche Erregung von immer größeren Massen, die Macht von Diktaturen ganz undenkbar wäre. Wenn ich hierzu selber einmal einen theoretischen Gedanken äußern darf, dann würde es eine Art von Vermittlung, aber nicht im Sinn des Kompromisses, sondern so wie der Begriff Vermittlung bei Hegel vorkommt, sein, anzunehmen, dass gerade dadurch, dass der reale Druck, der miteinander, wie Sie ganz richtig erkannt haben, tief verschränkten Kategorien Masse und Macht, in einer Weise angewachsen ist, der dem Individuum den Widerstand dagegen, die Selbstbehauptung qua Individuum unendlich erschwert, dass dadurch auch die symbolische Bedeutung dieser Kategorien angewachsen ist. Das heißt, nur dadurch, dass die Menschen gleichsam sich zurückbewegen in ihrer Innerlichkeit, in ihrem Seelenleben auf archaische Phasen, in denen diesen Kategorien auch als Verinnerlichten eine solche leibhafte Bedeutung zugekommen ist und sich damit ganz und gar identifizieren, nur dadurch ist es ihnen wahrscheinlich überhaupt möglich, mit ihrer eigenen Entmächtigung durch das Anwachsen dieser beiden korrelativen Kategorien sich abzufinden, indem sie sie gewissermaßen selber als etwas Sinnvolles, Numinoses, womöglich Irrationales und eben dadurch Geheiligtes vor sich selber zurechtlegen. Also insofern, glaube ich, besteht gerade zwischen der anwachsenden Symbolbedeutung dieser Dinge und ihrer Realität ein Zusammenhang. Nur würde ich dabei auf eine Nuance einen gewissen Wert legen. Das ist die, dass das, was dann wiederkehrt, nämlich eben dieses Symbolische und Irrationale, dass das als ein unter dem Druck Wiederkehrendes nicht unmittelbar das ist, was es einmal war, sondern dass es nun, ja, ich möchte sagen, so eine Art von Resultante ist aus der realen Situation, in der die Menschen stehen und aus der Bilderwelt, auf die sie dabei rekurrieren oder gar regredieren. Und ich würde denken, dass die fatale, tödlich drohende Färbung, die gerade heute Begriffe wie Führer oder wie Masse so leicht annehmen, vor allem wenn sie in eine Art Kurzschluss miteinander geraten, dass die damit zusammenhängt, dass es nun heute ja wirklich nicht um diese urtümlichen Verhältnisse mehr sich handelt, in denen sie wirksam waren, sondern dass sie gleichsam beschworen werden und das, was aus der Vorzeit beschworen wird, aber eigentlich keine Wahrheit mehr hat, das verwandelt dadurch, durch dieses Moment seiner eigenen Unwahrheit in der Gegenwart, sich in eine Art von Giftstoff. Ich glaube, man müsste im Einzelnen noch vieles dazu sagen und auf manches eingehen. Vielleicht hätte ich Sie auch ein wenig zu, wenn Sie erlauben würden, zu korrigieren in meinem Sinn. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen würde ich Sie unbedingt annehmen. Vielleicht sollte ich aber doch sagen, dass einer der wesentlichen Punkte, ein Punkt, an dem man immer wieder gerät, wenn man die Massen heute betrachtet, doch die archaischen Elemente sind, die sich in ihnen finden. Und ich weiß nicht, ob Sie da mit mir einig sind, dass man diesen archaischen Elementen ein ganz besonders wichtiges sein Augenmerk zuwenden muss. Es ist nicht möglich, die Masse nur so zu untersuchen, wie sie heute erscheint, obwohl sie genug erscheint, in vielfacher Form erscheint. Ich glaube, es ist auch wichtig, sie auf etwas zurückzuführen, das schon lange da war, sehr oft erschienen ist und in verschiedener Form erschienen ist. Ja, also da würde ich selbstverständlich mit Ihnen übereinstimmen. Und es ist ja gerade auf den Archaismus, der bei Massenbildungen hervortritt, in der Tradition der neueren Sozialpsychologie wiederholt hingewiesen worden. Zuerst von Gustave Le Bon in seiner Massenpsychologie, der ja nun versucht hat, der nun gerade also diese archaischen, irrationalen Verhaltensweisen der Massen in einer Reihe von Momenten zunächst einmal rein deskriptiv gefasst hat und dann auf die etwas problematische und vage Kategorie der Suggestion zurückgeführt hat. Und dann Freud, der in dem nach meiner Ansicht jedenfalls sehr bedeutenden kleinen Werk Massenpsychologie und Ich-Analyse nun versucht hat, die Le Bon'sche Deskription der Massen, die er anerkannt hat, durch eine genetisch-psychologische Ableitung zu stützen. Ich glaube, es wäre ganz schön, wenn Sie, gerade da Sie ja an dieser Stelle in der Auseinandersetzung mit einer immerhin sehr beträchtlichen Tradition des sozialen Denkens stehen, auch der amerikanische Soziologe McDougall gehört ja dahin, wenn Sie uns eben immer unter dem Gesichtspunkt einer Topologie, einer Ortsbestimmung Ihres Denkens vielleicht einmal die spezifischen Differenzpunkte Ihrer eigenen Theorie von jenen genannten Autoren umreißen wollten. Dazu müsste ich ein wenig ausholen und zuerst einmal auf die Frage zurückgehen, in welcher Form die Masse sich in primitiven Gesellschaften findet. Denn es ist ja ganz klar, dass primitive Gesellschaften, die aus einer geringen Zahl von Menschen bestehen, nicht zu den Massenbildungen führen können, richtig. Die wir heute kennen. Genau diese Frage liegt mir die ganze Zeit schon auf den Lippen. Kann man in primitiven Gesellschaften, wo es also noch arg wenig Menschen gegeben hat, von Massen überhaupt reden? Es ist sehr gut, dass Sie darauf gerade kommen. Und da, glaube ich, muss man zur Aufstellung eines neuen Begriffes gehen. Ich habe da von der Meute gesprochen. Und unter der Meute verstehe ich eine kleine Gruppe von Menschen, in einem besonderen Erregungszustand, der dem Erregungszustand unserer modernen Massen durchaus verwandt ist, der sich aber dadurch unterscheidet, dass ja, während unsere Massen unbegrenzt wachsen können, begrenzt ist. Die Meuten, nicht wahr, treten auf in Gesellschaften, die aus kleinen Gruppen bestehen, manche nur aus 10, 20, 30 Menschen, die umherwandern, nach Nahrung suchen. Die berühmten Vorbilder in der ethnologischen Literatur für solche kleinen Gruppen sind die Horden der australischen Eingeborenen. Nun ist es auffallend, dass sich unter gewissen Bedingungen ihres Lebens aus solchen Horden, wie sie heute in der Anthropologie genannt werden, kleine erregte Gruppen bilden, die ein starkes Ziel haben und mit großer Energie und in höchster Erregung auf dieses Ziel losgehen. Eine Art dieser Meuten ist zum Beispiel die Jagdmeute. Es handelt sich um ein sehr großes Tier, das einzelne Menschen nicht bewältigen können. Mehrere müssen zusammenkommen, um dieses Tier zu erjagen. Oder es handelt sich um eine große Menge von Tieren, die erschienen sind. Man will möglichst viele von ihnen auf einmal erjagen, sich nicht entgehen lassen. Sie könnten wieder verschwinden. Oder es könnte eine Zeit der Dürre wieder eintreten. Man hätte nicht mehr viele Tiere. Dazu schießt man sich nun zusammen und geht auf dieses Tier los. Der Begriff der Jagdmeute ist, glaube ich, so evident, dass man nicht viel darüber sagen muss. Die zweite Meute, das ist auch recht klar, ist die, die sich gegen eine andere Meute richtet. Und so kommen wir zur Kriegsmeute. Wenn zwei Meuten da sind, die einander bedrohen, so entsteht etwas, was wir in einem sehr angewachsenen, in einem enormen Maßstab heute aus dem Krieg sehr wohl kennen. Diese Situation ist aber schon da in frühen Gesellschaften, wenn eine Meute gegen die andere kämpft. Die dritte Form, die vielleicht nicht so leicht einleuchten kann, ist das, was ich vielleicht zum ersten Mal als Klagemeute bezeichne. Wenn einer Gruppe, die aus wenigen Menschen besteht, ein Mensch verloren geht, wenn ein Mensch durch den Tod entrissen wird, so schließt sich die Gruppe gewöhnlich zusammen, um in irgendeiner Form von diesem Tod Kenntnis zu nehmen. Teils wird sie noch eine Weile versuchen, den Sterbenden zurückzuhalten, bei ihrer Gruppe zu halten. Wenn er dann gestorben ist, wird sie zu irgendwelchen Riten greifen, die ihn von der Gruppe entfernen, die ihn aussöhnen mit seinem Schicksal, die ihn nicht zu einem gefährlichen Feind der Gruppe machen. Es gibt eine Unzahl von sehr wichtigen Zeremonien. Es gibt kein Volk auf der Welt, das sie nicht hat. Und alle Phänomene, die da hineingehören, bezeichne ich als der Klagemeute angehörig. Und nun kommen wir zur vierten Form der Meute, die vielleicht für uns die allerinteressanteste ist. Die Menschen, die in sehr geringer Zahl vorhanden waren, wollten immer mehr sein. Wenn sie mehr waren, konnten sie auch mehr jagen. Wenn sie mehr waren, konnten sie in einem Krieg sich besser halten gegen eine andere Gruppe von Menschen, die sie angriff. Es gibt nur eine Unzahl von Riten und Zeremonien, die der Vermehrung dienen. Unter der Vermehrung ist damit nicht nur die Vermehrung der Menschen selbst gemeint, sondern auch die Vermehrung der Tiere, der Pflanzen, von denen sie leben. Und alles, was dazu gehört, bezeichne ich als Vermehrungsmeute. Diese vier Formen der Meute scheinen mir wirklich etabliert. Ich glaube, man kann sie vielfach nachweisen. Und es scheint mir auch, dass sie nachwirken in unserer Zeit. Wobei zu sagen wäre, dass die drei ersten Formen eine Art von archaischer Nachwirkung haben. Die Jagdmeute ist in unserem modernen Leben zur Hetzmasse geworden. Wir kennen Fälle von Lynchmeuten, nicht wahr? Wenn Leute plötzlich auf einen Mann losgehen. Pogrommeute, nicht wahr? Das geht natürlich zurück auf diesen frühen Fall der Jagdmeute. Den Krieg kennen wir, der ist uns nur zuvertraut. Die Klage kennen wir vielleicht mehr noch als aus der sehr gemäßigten Form, in der sie sich heute sozial abspielt, aus den Religionen. Sie spielt natürlich eine ungeheure Rolle im Christentum und in anderen Religionen. Die Vermehrungsmeute nun hat sich gewandelt. Sie war natürlich völlig abhängig von der Veränderung der Produktionsverhältnisse. Und wenn man von der Bedeutung der Produktionsverhältnisse spricht, so denkt man, glaube ich, vor allem an all das, was sich auf die Vermehrungsmeute bezieht. Sie ist also nicht nur eine archaische Form, sondern sie hat auch qualitative Veränderungen erlitten. So sehr, dass man sie in unserer Gesellschaft, wo sie als Produktion auftritt, gar nicht mehr erkennen würde. Ich glaube, es ist wichtig, und ich weiß nicht, wie weit Sie da übereinstimmen würden, die Formen der Meute, die also einen rein archaischen Charakter haben, scharf abzusondern von denen, die in unser modernes Leben so eingegangen sind, dass sie eben ein wirklich kontemporaner Teil unseres Lebens sind.